Krähennest. Das Krähennest. Das Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Ich nicht, aber komme trotzdem. Wunderschönen guten Abend zusammen. Heute am 29. Juli 2021. Ein schöner Sommerabend, zumindest hier, wenn ich aus dem Fenster gucke. 20.33 Uhr. Wir sind mit 5 Mitgliedern des noch amtierenden Landesvorstands heute anwesend und somit beschlussfähig. Es ist die 45. Vorstandssitzung dieses Landesvorstands. Vermutlich die letzte dieses Landesvorstands, weil ja am Sonntag ein paar Stimmen ausgezählt werden. Aber dazu später mehr. Jetzt erst nochmal, ich habe die Versammlungsleitung an mich gerissen. Frage kurz, ob das jemand machen möchte. Das scheint nicht der Fall zu sein. Scheint auch so zu sein, dass die Leitung ganz gut steht. Ich bin heute über LTE verbunden, nicht per Kabel. Aber solange das geht, mache ich das. Vielen Dank an das Protokoll, was sogar doppelt besetzt ist heute, und an die Vorbereitung der Sitzung, weil wir haben alle eine Einladung und eine Tagesordnung bekommen. Danke dafür. Wir haben auch ein Arbeitspad und was haben wir noch? Ein Protokoll vom letzten Mal. Gibt es zu diesem Protokoll Ergänzungen, Einwände, Kommentare, irgendwas? Dann bitte jetzt sprechen. Alles in Ordnung, danke dafür. Ja, alles gut. Alles tutto. Dem schließe ich mich gerne an und bedanke mich dafür, nicht nur dafür, sondern auch für die letzten 44 Protokolle, die, soweit ich mich erinnere, ebenfalls alle anstandslos angenommen worden sind und einwandfrei waren. Vielen Dank. So, jetzt kommen wir zu den berühmten Berichten des Landesvorstands. Jetzt muss ich tatsächlich ganz tief in mich gehen, weil ich habe ganz viel Brassel gehabt, aber nur sehr sporadisch tatsächlich hier noch für die, also meinen Job als Landesvorstand habe ich nur nachkommen können. Ein bisschen Presse war da, einige Tickets. Natürlich weiter das Bündnis gegen das Versammlungsgesetz. Wir hatten da, glaube ich, 2 oder 3 Sitzungen sogar in der Zeit, in den letzten 2 Wochen. Und bin gerade durch den Wind, weil ich seit 5 Minuten hier am Tisch sitze und den ganzen Tag unterwegs war. Wenn mir gleich noch was einfällt, trage ich das ein. Vielen Dank für das Eintragen von dem, was ich gerade gesagt habe. Und dann würde ich jetzt mal weitergeben an Bali, von dem ich weiß, dass er eine ganze Ecke Konkretes mehr gemacht hat. Das habe ich nämlich alles über Telegram verfolgt. Du schubst mich gerade aus der Füllung meiner Statistik. Wieso hast du alles über dein Telegram verfolgt? Also ich soll jetzt einen Bericht machen, oder was? Du kommst so in der Reihe Zeile 39, kurz nach der Zeile 36. Deswegen dachte ich, es ist ganz gut, dass du jetzt dran bist. Kannst du mal gerade jemand anders vorziehen? Melde mich gleich. Ich bin noch nicht so weit. Ich bin gerade vor wenigen Minuten reingekommen und muss mich erst gerade orientieren. Gut, er ist bestimmt bereit einzuspringen. Ja, ich versuche mal die diese große Lücke jetzt mal ein bisschen zu füllen. Leider bei mir in den letzten 14 Tagen nicht allzu viel Produktives, das übliche Tagesgeschäft, was da kam. Ich weiß nicht, wie viel Zeit Bali noch braucht, aber ansonsten AGÖA war, glaube ich, noch zwischendurch einmal gewesen. Ich muss das auch immer wieder neu, mir jetzt mal aufs Neue bedenken, was da jetzt noch war. Ansonsten leider Piratenmäßiges, nicht sehr viel, außer noch weitere Korrespondenz, die auch immer üblich zum Tagesgeschäft ja mit dazugehört. Ich denke mal, wir gehen dann, glaube ich, direkt weiter Richtung Daniel dann erstmal, ne? Ja, einverstanden. Was habe ich gemacht? Ich habe Tickets gemacht, ich habe wieder ein bisschen Wahlkampf-Orga gemacht. Ich habe unser Ticketsystem repariert und das wäre, glaube ich... Stimmt, so eine funktionierende IT ist durchaus wichtig. Dankeschön. Tatjana, möchtest du? Ja, da mache ich auch noch schnell halt, ja, Tickets bearbeitet, Korrespondenz mit euch lieben und AGOA. Genau, that's it. Jojo. Ja, Bali, bist du soweit? Ja, damit ja, deswegen muss ich das andere unterbrechen. Also ich hatte eben noch mit unserem 1V-Bund gesprochen, weil ich mich natürlich informieren wollte, wie das denn jetzt so aussieht mit der Schatzmeisterei und mit unserem Sage und Co. Es wird eine neue Version aufgespielt, dann wird das anschließend wieder ein wenig gefüllt und irgendwann wird es funktionieren. So. Was das andere angeht, es wird, vielleicht hören wir da heute Abend noch was von, also die Möglichkeit, Einladungen zu schreiben, wird es immer noch geben über den Bund. Und es gibt da noch ein paar Sachen. Dann habe ich in Dortmund ein Lager aufgelöst. Kontakte täglich. Vorbereitung zur AV habe ich auch getätigt. Und Vorbereitung für außerordentliche Kreismitgliederversammlung. Zwecks Auflösung und ein bisschen RT gemacht, aber nicht viel. Und bei der Schatzmeisterei muss ich sagen, das macht ja schon jetzt mehr Arbeit, als dass ich Schatzmeister bin. Also im Groben war es da. Ja, wir wissen ja, dass einiges im Magen liegt und dann ist das, hat das alles, bedeutet das alles mehr Aufwand. Aber ich weiß, dass der neue Vorstand mit großen Vorsätzen und vor allen Dingen auch mehr Unterstützung natürlich bereitstehen wird. Vieles von dem, was auch von uns leider liegen geblieben ist, mit neuem Elan anzugehen und dann noch besser zu machen, als wir es versucht haben. Aber soweit erstmal die Berichte. Gibt es dazu Rückfragen oder einfach Fragen, gar nicht rückwärts, vorwärts oder so. Scheint nicht der Fall zu sein. Es war jetzt noch ein bisschen Zeit, die Statistik aufzufüllen. Ein bisschen hast du geschafft, Bali, danke dafür. Mitglieder haben wir sicherlich auch noch, aber da sind jetzt nicht so viele dazugekommen. Jetzt, ich sag mal so, lass mal gut sein, nicht, dass jetzt hier noch Beträge falsch eingetippt werden, weil es so hektisch ist. Also ein bisschen gut, alles zu gut. Fühlen, dass die Sparkasse noch sechsstellig ist, dann ist nicht ganz so schlimm. Okay, für die Aufzeichnung, macht die überhaupt jemand? Wurde danach gefragt? Ja, die Leute. Alles klar, für die Aufzeichnung. Barkassenbestand war ungefähr, ich muss noch circa davor schreiben, 142 Euro. Die 34 habe ich mir ausgedacht. Um die Konten GLS und Sparkasse Mülheim kümmere ich mich ab nächste Woche. Wir haben in der Sparkasse Düsseldorf auf dem Girokonto 90.966,87 Stand heute. Sparkasse Düsseldorf Renditekonto 189.327,36 Und wir haben noch ein Konto Sicherheit Kreditkarte von 10.005. Das heißt, da wurde eine Sicherheit hinterlegt. Und wir haben da ein paar Zinsen gekriegt. 5,52 Euro. Wahnsinn. So ist das. Dann danke dafür an der Stelle. Kommen wir zu den Terminen. Den wichtigsten, naheliegendsten habe ich gerade schon gesagt. Das ist der 1.8., sprich der Sonntag um 16 Uhr. Wenn wir unseren LPT fortsetzen und zur Auszählung der Stimmen kommen, um dann zu wissen, ob wir einen neuen Landesvorstand haben und wie der genau aussehen wird. Es wird sehr spannend. Um 16 Uhr ist der Termin angesetzt. Kommt zahlreich, guckt zu, Link. Wird, ich denke, der wird noch rumgeschickt, ne? Oder gilt der vom letzten Mal? Über Piraten Live. Vom letzten, aber ich glaube. Perfekt, doppelt hält besser auf jeden Fall. Ist ansonsten auch immer noch unter lpsnrw.de eingebunden und verlinkt. Also gibt's kaum Ausreden, das nicht zu finden. Im Wiki ist sicherlich auch noch gut versteckt. Auf der Informationsseite zum S auch. Ja, dann würde ich mal sagen, ist alles getan, um diese Informationen zu verbreiten. Und vielleicht den Link, den du gerade genannt hast, Anja, wenn du den noch eintragen könntest. Perfekt, super. Und so muss das. Das Protokoll wird schon jetzt immer wertvoller. Unter anderem auch durch die Datenschutzschulungen, die wieder dankenswerterweise hier drin stehen, dass der nächste Termin jetzt im August vielleicht ausfällt, ist durchaus nachvollziehbar. Noch ist ja auch Ferienzeit. Dank der Links gibt es aber dann auch die aktuelle Information im Wiki dazu. Die nächste Demo ist auch hier annonciert für das Bündnisversammlungsgesetz stoppen. Und es ist auch geplant, da kommen wir gleich auch noch zu, also dass wir Piraten da doch mal einen eigenen Blog stellen. Das machen wir gleich nochmal. Und die weiteren Termine, das war am 28.08. nur nochmal fürs Protokoll und für die Aufzeichnung. Und den Termin Bundestagswahl, den kennen wir alle auswendig, 26.09. Und dann direkt einen Monat später anschließend die Aufstellungsversammlung zur Landtagswahl im nächsten Jahr. So, wenn es hier keine Rückfragen, Kommentare gibt, dann kommen wir zu den Anträgen. Da haben wir ein paar. Ich fange jetzt mal einfach an mit in der Zeile 88 mit der Nummer 468206, ein Finanzantrag des VKV Recklinghausen für Display-Brillentücher. Ich erinnere mich dunkel, dass wir den irgendwie hatten im Umlauf. Ist er nicht durchgegangen? Genau, der war im Umlauf. Also ich bin jetzt Verwaltungspirat des VKV. Und zwar gab es vor einigen Monaten eine Sammelbestellung zu Brillen- und Display-Tüchern. Daran hat sich auch der VKV Recklinghausen mit 300 Stück beteiligt, in der Hoffnung auch, dass am 3. Oktober vielleicht die Welt wieder in Ordnung wäre. Ist sie aber nicht. Aber Gott sei Dank sind das ja auch Giveaways, die nicht schlecht werden, wie unsere Kondome, die wir aussortieren mussten. Und genau, also wir bräuchten dafür 165 Euro plus Porto. Ich habe jetzt einfach mal gesagt, rechnen wir mal bis 175 Euro. Wäre schön, wenn das aus dem VKV-Budget funktionieren würde. Ja, ich meine, für solche Sachen ist es ja da. Es wird zwar immer enger, glaube ich, gerade in Recklinghausen, weil ihr eine ganze Menge macht und durch den Hänger und so weiter. Aber wenn ich mich, wenn mich alles täusche, ist das noch gedeckt. Und auch im Umlauf, meine ich, gab es da keine nichts Gegenteiliges. Also das ist, glaube ich, dann nur, weil noch einer fehlte, nicht durchgegangen. Ne? Oder gibt es hierzu Fragen von euch? Gibt's nicht. Es war halt so, dass ich ungern den Antrag abstimmen wollte, weil es mein eigener war. Ja, jetzt musst du aber. Also stimmt ab. So, gibt es ein Dagegen oder eine Enthaltung? Ich enthalte mich, ja. Gut, dann machen wir doch die Reihe von oben durch. Bali, du enthältst sie also? Dafür. Dafür. Auch dafür? Ja, dafür. Geht doch. Okay, dann geht's mit großen Schritten weiter zum VKV Krefeld. Der hat auch einen Finanzantrag gestellt in der Zeile 116 mit der Nummer 468716. Und zwar geht es um die Mittel für die Plakatierung zur Bundestagswahl, Themenplakate, Kandidatinnenplakate und so weiter, in der Größenordnung von 900 Euro. Ist da noch was zu kommentieren? Ja. Dann bitte jetzt. Hat denen jemand jetzt mitgeteilt, dass die Bevorzugung von Themenplakaten, so wie dort angegeben, nicht gewährleistet ist und... Themenplakate sind durch 12 teilbar, ist okay. Also hat jemand den dann mit dann je 24 Stück, hat denen jemand mitgeteilt, dass sie keine bevorzugten Themenplakate bekommen, sondern aus dem großen Wulst? Das kann ich dir nicht sagen, also ich nicht. Hat da jemand irgendwelche Kenntnisse drüber? Ist der Antragsteller da? Ja. Dann hast du das jetzt gerade erfahren. Wir wussten es auch schon vorher. Sandra wollte unbedingt, dass das mit noch in den Text kommt. Deswegen hatte ich auch nicht wir wollen geschrieben, sondern nur wir bevorzugen. Wir sind uns bewusst, dass das nicht klappen wird. Aber ich soll es mit reinschreiben. Wir nehmen alles in dem Sinne. Alles klar, vielen Dank. Dann ist das Problem gelöst. Dann, ich bin zwar nur als Zweiter dran, bin ich dafür. Quackbo, du hattest noch eine Wortmeldung. Ja, ich wollte nur sagen, also generell wurde das allen mitgeteilt, dass die Plakate durch 12 teilbar sein müssen und keine Themenbevorzugung berücksichtigt werden kann. Das stand so in der E-Mail und steht auch so in dem Blogbeitrag. Vielen Dank. Und ich habe auch, so wie Fabian gerade sagte, ihr das bevorzugt nicht so verstanden als verpflichtend. Und wenn es so ist, dass leider keine Auswahl stattfinden kann, was ich persönlich sehr bedauere, aber ich möchte das Fass jetzt hier nicht aufmachen, dann ist es so, wie Fabian gerade sagt, er nimmt alles. Hauptsache es hängt der Name Piraten zur Bundestagswahl lesbar an Masten und sonstigen hohen Gegenständen. Dann sind wir, glaube ich, dabei, könnten das abstimmen, ne? Bali, du hast schon Ja gesagt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich hatte eine kurze Wortmeldung. Entschuldigung, da wieder, okay, ja. Okay, nee, ich wollte im Grunde auch nur dabei geben, also klar, wir haben das jetzt auch so verstanden, dass das auch nur, klar, so ein Kann-Ding ist. Ich finde es jetzt aber auch nicht schlecht, dass das mit erwähnt wurde, weil ich gehe mal von aus, dass es auch andere Kreise gibt, die auch so eine bestimmte Bevorzugung haben für bestimmte Themenplakate. Und wenn diese dann, ich sage jetzt mal, passend sind zu denen, die jetzt Krefeld hat, das heißt also als Beispiel mal, der Kreis, nehmen wir mal benachbart direkt Viersen oder sowas, sagen dann, okay, wir hätten gerne aber dann vielleicht weniger Pflege, vielleicht nicht unbedingt den Fokus auf Klima, aber dafür dann auf Hanf oder Forschung. Dann wäre es vielleicht sogar noch machbar, dass man da unter anderem Plakate tauscht. Das wäre dann rein theoretisch noch möglich. Also wäre vielleicht ein Hinweis für dabei. Ansonsten gilt aber hier ganz klar, in dem Falle 120 Themenplakate heißt dann 10-mal das Paket. Mehr geht da, glaube ich, auch nicht. Okay, dann Folgendes, ich bin ja, glaube ich, noch, naja, nicht glaube ich, weiß das, noch 3 Tage Landesvorstand, dann beauftrage ich dich jetzt hier offiziell zum Wahlplakate-Austauschbeauftragten für die Bundestagswahl 2021 und gebe dir freie Hand zu arrangieren, wer auch, also dass sich alle an dich wenden, die irgendwas austauschen wollen, dass du das dann alles in die Wege leitest, sodass jeder das bekommt, was er möchte. Ja, das klingt, glaube ich, auch untereinander hin. Ja, das, wie gesagt, du hast dann die Oberaufsicht. Wunderbar. Schön. Danke dafür schon mal. So, wir waren aber noch mit Abstimmen nicht fertig, ne? Wally war dafür. Dafür. Und Guido? Dafür. Dann ist das einstimmig. Dankeschön. So, und jetzt bin ich etwas überrascht. Wir haben den VKV Warendorf wieder. Das habe ich ja gar nicht mitbekommen. Also, Entschuldigung, ich lese hier gerade in der Zeile 156 den Antrag mit der Nummer 469236. Plakate zur Bundestagswahl vom VKV Warendorf, der mal ein KV war, aber das ist länger her. Gibt es denn den Antragsteller im Hause? Das scheint nicht der Fall zu sein, oder? Marco, weißt du es? Also eingeladen wurde, ich kann das aber gerne vertreten. Hauptsache, die Plakate kommen unter die Leute. Jo, und da ich Unterstützer bin, kann ich zumindest den Antrag vorstellen. Dann bitte. Also ich bin sehr froh, dass Warendorf sich wieder dazu bereit erklärt hat, einige Plakate zu hängen, weil es seit mehreren Jahren nichts mehr von dort gab. Die Summe ist jetzt nicht benannt, konnte er jetzt nicht wissen, dass das ein bisschen mehr ist als die 100 Euro oder den exakten Gegenwert dazu. VKV-Budget ist vorhanden. Ich kann es nur unterstützen, dass dort wieder was hängt. So, es betrifft allerdings im Moment nur Sendenhorst Albersloh. Es hat sich in der Zwischenzeit noch jemand gemeldet, der auch etwas aufhängen will. Das kann ich jetzt im Moment nicht beziffern. Aber grundsätzlich haben die für mich ein Budget von 300 Euro, auch für den zusätzlichen VKV Warendorf. Ja, also wie gesagt, wir brauchen das jetzt hier nicht alles inhaltlich zu begründen. Wichtig ist, dass die Menschen da sind, die Plakate aufhängen. Das Budget ist auf jeden Fall da. Also sollten wir das abstimmen und gut ist. Und freuen uns, dass da Plakate hängen werden, selbst wenn es dann nur in Sendenhorst ist und nicht im ganzen Kreis. Gibt es Gegenstimmen oder Enthaltungen? Das höre ich nicht, dann würde ich das mal so sagen, dann ist dieser Antrag einstimmig angenommen. Ich scroll gerade runter, wir haben noch einen. Mein Gott, das ist ja hier in Zeile 209 jetzt mit der Nummer 469508. Diesmal ist der VKV Neuss dabei. Gibt's da den Antragsteller im Haus vielleicht? Jetzt aber ich. Hey, dann schieß los. Nein, ich bin auch nur Unterstützerin, aber das war schon klar, dass Andreas heute nicht da ist. Ja, also die Meerbuscher Piraten, die sind ja Teil des VKV Neuss und wohl der einzige Teil, der uns bekannt ist, der noch ein bisschen aktiv ist. Die möchten halt gerne auch ein bisschen plakatieren und deshalb habt ihr diesen Antrag hier. Den haben wir sehr gerne und freuen uns auch in Meerbusch über Plakate. Wieder die Frage an alle. Moment, ich muss mal gerade gucken, ob jetzt hier eine Wortmeldung kommt. Ich war kurz davor. Ja, das ist doch eine aktuelle. Okay, vor 3 Minuten. Nee, das war nicht, das war die doch von davor gewesen, aber also ich freue mich ja besonders selber auch, dass eben Meerbusch da gerne plakatieren möchte. Ich hatte aber trotzdem eine Frage schon, weil die wurmt mich jetzt ein bisschen. Wie sieht's denn mit dem Rest des Kreises aus? Ich weiß nicht, so wie ich mitbekommen habe, gibt's inzwischen langsam eine Bubble in Rommerskirchen auch, die so langsam aufblüht. Ich weiß nicht, ob es da inzwischen Bestrebungen gibt, dass da auch wieder noch Plakate hinkommen. Also so viel ich weiß, hat Andreas und zwar zum letzten Mal vor der Kommunalwahl versucht, diesen VKV Noise mal wieder irgendwie zusammenzubekommen, und das war sehr erfolglos. Wenn sich da noch was tut, ich meine, bei den paar mehr Buscher Plakaten und dem VKV-Budget was Neues hat, wäre es ja kein Problem, wenn jetzt in Rommerskirchen auch noch mal ein paar hundert Plakate bestellt werden. Ja, gern, danke. Ein paar hundert? Moment. Ja. Solange da Menschen sind, die hängen von mir aus auch ein paar hundert oder mehr. Gut, also, kurzer Dienstweg. Gibt es Einsprüche, sprich Enthaltungen oder Ablehnungen zu diesem Antrag? Das höre ich nicht, dann ist der einstimmig angenommen. Vielen Dank und fröhliches Hängen. Dankeschön. Und weiter geht's mit Plakaten. Mein Gott, das ist ja der VKV, Mettmann, noch VKV, ist auch dabei in Zeile 233 mit der Nummer 469501, ein Finanzantrag. 240 Plakate sollen dort gehängt werden. So, gibt es dazu Kommentare? Bitte keinen inhaltlichen Begründung, dass wir Wahl haben, ist ja bekannt. Ich höre keinen, dann scheint er einwandfrei zu sein. Gibt es jemanden? Kleinen Moment, kleinen Moment. Okay, bitte. Das öffnet sich hier alles gerade so nicht, wie ich das will. Ja, okay. Ich habe nur nach den Finanzen geguckt. Mehr nicht. Alles okay. Ja, das ist ja durchaus dein Job auch. Danke dafür. Wittmann hat halt immer diesen Nachteil, ich weiß gar nicht, wie das woanders ist, dass da für Genehmigungen in einzelnen Städten Geld bezahlt werden muss, was ich eigentlich für nicht vertretbar halte, auch verfassungsrechtlich und überhaupt. Aber das müsste halt erstmal geklagt werden. Und solange das nicht erledigt ist, werden da weiter 10, 15, 25 Euro pro Stadt für Genehmigungen gezahlt. Unsäglich ist das. Ja, da kommt die nächste Frage auf. Diese plus 150, wenn wir das noch in den Antrag reinschreiben würden, das ist für Plakatgenehmigung ist und oder Kabelbinder, dann wäre ich sehr froh. Das sehe ich in Zeile 243, 44, 45, genau das, was du gerade sagst. Als hätte man es daraus vorgelesen. Oh, das ist der nächste Antrag aus Mettmann, deswegen. Na, irgendwas ist jetzt hier gerade falsch gerutscht. In 243 steht immer noch Neuss und ich habe in Zeile 260 ein Budget, 240 Plakate plus 150. Moment, dann machen wir jetzt beide mal einen Reload, weil wir haben andere Nummern. Nee, es ist schon richtig. Also genau in beiden in den gleichen, weil die beiden Zeilennummern gehören beide zum Antrag für Mettmann. Der Antrag Mettmann geht bis Zeile 262. Also ich habe die gleichen Zeilennummern und ich habe den Antrag Mettmann dabei. Neuss ist da drüber. Beziehungsweise, ja, Neuss ist da drüber, Herne da drunter. Okay, jetzt lese ich es auch. Danke. Die Zeit ist 243, die Frank eben erwähnt. Okay, dann sind wir damit durch. Besprochen, gibt es Gegenstimmen oder Enthaltungen zu dem Antrag? Das höre ich nicht. Dann ist er einstimmig angenommen. Vielen Dank und viel Spaß in Mettmann beim Hängen. Und ein bisschen kleben, aber das ist noch ein anderes Thema. So, und jetzt Herne, möchte auch Plakate. Kriegen Sie. Ganze zwei. Ja, bitte. Kurz eine Frage stellen, ganz generell zu den Anträgen. Hier in diesem letzten Fall wurden 240 Plakate bestellt. So habe ich das jetzt auch ins Budget geschrieben. Mehr oder weniger unabhängig davon, was jetzt auf den Cent genau die letzten Kosten sind, was wir ja noch gar nicht wissen, wenn wir die den Versand auch noch mitberechnen. Gibt es dann in der Schatzmeisterei bei solchen Anträgen irgendwelche Probleme oder ist das dem Martin klar, dann, dass er dann halt einfach 240 Plakate abrechnet und gut ist. Und bei anderen Anträgen... Ist jetzt gerade rausgefallen oder nur bei mir? Ich weiß es nicht. Bin ich wieder zu hören? Bei mir war auch weg. Gibt es in der Schatzmeisterei bei solchen? Das habe ich noch mitbekommen. Jetzt hört ihr mich aber wieder. Wieder da ist. Da ist sie wieder. So, hört ihr mich jetzt? Ja. Super, okay. Aufnahme ist da ein bisschen unterbrochen, aber macht ja nichts. Ja, ich wollte nur fragen, ob das für die Schatzmeisterei eben kein Problem ist, wenn da jetzt noch kein genauer Endpreis steht, weil der ja auch noch ein bisschen unklar ist, was die Versandkosten angeht. Und dass Martin dann sowohl die 240 Plakate bei den VKVs abbucht, als auch vielleicht noch ein paar Cent mehr bei den anderen Anträgen, weil da noch Versandkosten draufkommen. Davon würde ich ausgehen. Maßgeblich, glaube ich, ist hier die Stückzahl und abgerechnet wird zum Schluss. Bali, du hattest da noch eine Anmerkung. Ja, ich habe den Antrag ergänzt auf ca. 1,52 Stück. Laut Äußerung letzten Freitag inklusive Mehrwertsteuer. Wir reden von Abholung in Düsseldorf. Das müssen wir jetzt noch dazu sagen. Ne? Das wird nicht an die direkt versendet. Das ist jetzt mal, würde ich sagen, eine getrennte Geschichte, weil für Mettmann ist sicherlich machbar, in Düsseldorf abzuholen und sogar sinnvoll. Dann geht es nämlich schneller, weil es sind ja keine Plakate, die in einen Standardbrief gehen. Das heißt, jede Art von Transport, beauftragter Transport, würde einige Tage dauern. Ich weise nur darauf hin. Das war immer so, dass die abgeholt werden und das wird auch so bleiben. Danke aber trotzdem für den Hinweis. Und das ist durchaus sinnvoll, das dann auch an die im Umkreis befindlichen VKVs, die bestellt haben, noch weiterzugeben. Okay. Trotzdem denke ich, können wir verfahren wie bei den anderen jetzt auch. Gibt es, oder hatten wir gerade schon abgestimmt? Wer hat schon abgestimmt? Wir kommen zum nächsten. Das war Herne. Zeile 267 und die Nummer ist die 469719, Plakatbestellung zur Bundestagswahl vom VKV Herne. Antragsteller ist Lars. Der Antrag unterscheidet sich aber nicht großartig von den anderen. Es geht um 72 Plakate, kurz und knapp. Abgerechnet wird dann entsprechend der Kosten. Gibt es dazu Gegenstimmen, Anmerkungen, Enthaltungen? Dann ist das auch einstimmig beschlossen und viel Spaß auch an Herne beim Aufhängen der Plakate. So, und damit sind wir mit den Anträgen, die wir jetzt hier zu besprechen haben, durch. Jetzt kommen noch Umlaufbeschlüsse. Möchte dazu jemand was sagen? Wally zum Beispiel? Nein, ich danke meinen Vorstandskollegen, dass sie uns 120 Plakate, da steht noch der falsche Preis übrigens, der muss auf 1,52 erhöht werden, ohne Versandkosten. Aber die Schatzmeisterei wird das wohlwollend ändern. Darf ich noch was ergänzen? Gerne, bitte. Also nochmal insgesamt zu dem ganzen Thema mit den Plakaten und den Anträgen. Ich habe jetzt zwar nicht mitgerechnet oder mitgezählt, aber wenn ich mich nicht irre, sind noch einige Plakate übrig. Und dementsprechend nochmal der Aufruf, wer noch welche haben möchte, sollte noch schnellstmöglich entsprechend einen Antrag einschicken. Dem gebe ich recht. Es fehlen auch noch, weil der Antrag einfach noch nicht reingekommen ist, Höxter zum Beispiel, die auch Plakate bestellen und ich glaube noch ein paar mehr. Aber du hast recht. Wir sollten darauf aufmerksam. Danke dir, Daniel. Das machen wir auf jeden Fall gerne und ich finde gut, wenn noch ein paar Plakate da sind, weil dann kann der neue Vorstand mit ganz frischem Elan nochmal einen großen Aufruf starten, dass vielleicht noch nachgelegt wird, auch die VKVs, die jetzt in der Größenordnung unter 100 Plakate geordert haben. Vielleicht liegen die auch noch was drauf, aber schauen wir mal. Immer gut, wenn wir noch Reserven haben. So, dann haben wir das Thema Anträge hinter uns, kommen zu Aktuelles aus den Kommunen. Und da ist die Frage in die Runde, ob hier jemand aus einer Kommune ist, der etwas zu berichten hat, berichten möchte aus seiner Kommune, was da gerade passiert in einem KV oder VKV. Damit waren jetzt die anwesenden Zuhörer gemeint. Mittagstag. Ja, guten Abend, Sam. Ich würde das mal hier einflechten. Also das ist ja schwierig, wenn in so einem, Stadtverband nicht mehr so viele Aktive drin sind, in irgendeiner Form Wahlkampf zu machen. Ich habe euch ein Schreiben geschickt, das geht morgen zu ans Sekretariat. Da geht es um Formfragen der Teilhabe. Ich wäre dankbar, wenn das der Vorstand beraten könnte und ich dazu einen Hinweis bekomme, wann das ist. Dann ist das mein Beitrag zur politischen Willens- und Meinungsbildung. Dann bedanke ich mich, dass ich das kurz hier vorsprechen durfte. Dankeschön, das werden wir uns angucken. Gibt es sonst noch aus den Kommunen zu berichten? Eine Sache gibt es zum Rhein-Erft-Kreis, aber ich denke mal, da kommen wir gleich zum Thema Wahlkampf dazu. Sprich, wir sind jetzt dann bei der Wahlkampfkoordination. ISF ist auch dabei. Möchtest du was erzählen, wie der Stand der Dinge ist? Ja, wir haben morgen um 11 Uhr unseren Termin im Innenministerium zur Zulassung unserer Landesliste. Kurze Rückfrage, da Helder ja da ist. Bist du morgen dabei? Weil du hast die Mail ja auch bestimmt gelesen, dass die Leute separat getrennt werden. Oder bist du morgen definitiv nicht dabei? Ich bin morgen definitiv nicht dabei. Ich bin arbeiten zum Zeitpunkt. Aber dank dem für die Mitteilung. Okay, also wie gesagt, sollte morgen jemand Lust, Zeit und Laune haben, ins Innenministerium zu kommen, ihr könnt an dieser Wahlprozedere nicht teilnehmen, ihr kriegt einen separaten Räume, also wer, ne, ob es einen Livestream gibt, I don't know. Und dann werden die Leute einzeln aus Corona-Gründen dann reingerufen und können sich den Rest dann anhören. Das werde ich auch morgen machen, damit ich euch berichten kann. Dann ist die Sache, nächste Woche kommen ja die Plakate, wenn alles gut geht. Deswegen eine Frage bei euch in die Runde. Habt ihr eine Entscheidung bezüglich des Schlüssels schon getroffen oder macht das jemand anderes? Oder beziehungsweise der neue Vorstand dann? Weil es müsste ja jemand da sein, weil wir ja eine Speditionsanlieferung kriegen. Das heißt Ablieferung vor dem vom Büro. Und das, was ich jetzt auch schon mal sagen kann, die die Listenkandidaten Sandra, Fabian, meine Wenigkeit, Christian und jetzt schätze ich mal auch im Laufe des morgigen Vormittags Wilk, haben ihre Plakate dann. Auch dort eine Frage, gab es da schon von eurer Seite Überlegungen, ob wir, wie wir die nachbestellen oder macht das jeder selbst? Okay, da ist jetzt gerade der Fabian drin. Ich hätte jetzt erstmal eine Frage, gibt es den konkreten Liefertermin der Spedition denn schon? Also sprich Tag und Uhrzeit. Nein, der wird insgesamt 24 Stunden vorher angekündigt an die Auslieferungsadressen für die, die mit Spedition kommen. Und da ist nur die Telefonnummer erstmal hinterlegt. Ich habe das jetzt erstmal bei mir gemacht, aber die kann man auch noch ändern. Dass wir das irgendwie genau festhalten. Die Spedition kann nur 24 Stunden vorher das ankündigen. Habe ich das richtig verstanden? Ja, wenn man es wünscht. Liefertermin, der muss doch bekannt gemacht werden. Also nicht, das ist ja kein Extrabund, das ist ja ganz normal. Also das muss gewährleistet sein, dass eine Person, die quasi ein funktionsfähiges Handy hat, zum Beispiel, oder eine E-Mail an Vorstand@, was auch immer die Spedition leisten kann, dass der konkrete Auslieferungstermin genannt wird, dass wir den erfahren können. Das muss gewährleistet sein. Ist dazu noch was zu tun oder wissen die das schon? Ja, du kriegst eine SMS-Anlieferung der Plakate zum Beispiel 5.8. Aber nicht so wie, und dann kommen die irgendwann zwischen 9 bis 18 Uhr. Also wie beim Paketdienst. Nee, nicht wie beim Paketdienst, sondern bei DAXA. Die Sachen sagen, wir kommen an dem Tag. Beim Paketdienst hast du nahezu Zeitangaben. Gut, okay. Also das heißt, die können das nicht genauer einschätzen, die können nur den Tag benennen, höre ich jetzt hier raus. Und der ist jetzt noch nicht absehbar, welcher Tag das ist. Also auch nicht der Plus-Minus oder sowas. Doch, ich sag ja, wir haben das Geld komplett bezahlt, 6 Tage Produktionszeit inklusive Wochenende. So, die Frist läuft seit heute. Das heißt, du kannst jetzt hochrechnen, dass sie ab Dienstag verschicken können irgendwann. Und dann wird irgendwo zwischen dem 4. und dem 7.8., wenn wir Glück haben und kein Stau, keine Autobahnsperrung oder sonst was ist, wird dann irgendwann diese SMS kommen. Okay, wer bekommt im Moment die SMS? Wessen Nummer ist hinterlegt? Also so wie ich das verstanden habe, ist im Moment meine hinterlegt und nicht Ballis, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber die können wir auch noch jetzt die nächsten Tage ändern. So, aber wie gesagt, im Moment müsste es meine sein. Können wir das verifizieren? Ja, klar können wir das verifizieren. Die Frage ist, ob ihr euch Gedanken gemacht habt, weil es sollte ja ein dritter Schlüssel besorgt werden zum Beispiel. So, nur ich wollte euch sagen, dass es sein kann, dass zwischen 5. und 8. diese Plakate angeliefert werden. So, und das ist dann schon nächste Woche. Das ist ja auch gut. So, und zu den Schlüsseln. Ich habe 2 neue bestellt, die sind aber noch nicht da. Ich habe heute leider verpennt, muss ich ehrlich sagen, hinterher zu rufen bei denen, wo denn die beiden Schlüssel bleiben. Das mea culpa. Mache ich Montag gleich direkt und allein für diesen Fall bin ich vollkommen dafür, dass Frank einen Schlüssel kriegt, dass er aufsperren darf. Weil es wäre Blödsinn, meine Handynummer anzugeben. Weil bis ich in Düsseldorf bin, sind das 2 Stunden Fahrt. Und wohin wird der Schlüssel geschickt? Das ist, die holst du ab. Du bist am nächsten dran. Ist nicht geklärt, auf Deutsch gesagt. Aber bestellt sind sie. So. Jetzt geht ja alles durcheinander. Das kann doch nicht sein. Ich denke, wenn Schlüssel bestellt werden, das war doch das mit der Karte beim Vermieter, dass die dann in die LGS geschickt werden. Gehe ich von aus. Aber unabhängig davon, ob jetzt mit den neuen, ich sehe nicht, wenn die noch nicht da sind, dann wird nicht mit den neuen Schlüsseln jetzt gerechnet für die Plakatanlieferung. Und wenn ISLs Nummer hinterlegt ist, was ich bitte nochmal bestätigt haben will, oder ISF sagt, das ist so, verlassen wir uns drauf, seine Nummer ist hinterlegt, dann habe ich auch kein Problem, wenn er dann halt für die Tage den Schlüssel bekommt, um halt dann, wenn er bereit dazu ist, die Plakate in Empfang zu nehmen. No problema. So, können wir das dann als gegeben hinnehmen? Das heißt, er würde dann von Martin, wenn Martin Martins Schlüssel bekommt, oder würde er das Schlüssel bekommen? Welchen? Da sich beide, sowohl Daniel als auch Frank, am Sonntag treffen, davon gehe ich aus, in der LGS, wäre das dann Daniels. Okay, dann lass uns das festhalten. Ein guter Punkt. Sonntag kommt auf die Tagesordnung, da ist die Schlüsselfrage geklärt wird für die darauf folgende Woche. Punkt. Haben wir das abgehakt? Dann war jetzt der Punkt, Themenplakate nachbestellen, oder das habe ich nicht genau verstanden. Und der Obereicher ist die ganze Zeit im Sprechenraum und möchte vielleicht dazu was sagen, oder? Genau, also Frank hatte vorhin ja kurz angesprochen, wie wir das mit den Kandidatinnenplakaten machen. Also hier in Krefeld sind ja Sandra und ich. Bisher sind wir davon ausgegangen, dass wir die unabhängig von euch allen bestellen. Also wenn ihr da was plant, dass wir die Kandidatinnenplakate alle nochmal gemeinsam bestellen, sind wir da gerne dabei, weil ich denke mal, dann bekommen wir natürlich den entsprechenden Mengenrabatt. Wir haben im Antrag jetzt auch erstmal, sind wir davon ausgegangen, dass wir die unabhängig von euch dann bestellen müssen. Also es geht ja darum, dass bei der Mail, die der Vorstand verschickt hat, waren ja nur die Themenplakate dabei. Es kann ja sein, dass es auch Leute gibt, die einen Fabian oder eine Sandra auch in Dortmund hängen möchten. So, und die Frage ist, so wie ich das jetzt verstanden habe, aber das kann ich dir auch noch nicht 100% bestätigen. Ich habe, da ich mit der Druckerei geregelt habe, da wir solche Mengen bestellen werden, könnte es sein, dass es genauso ist wie bei den anderen Plakaten, egal welche Menge von welchem Plakat. Wir haben einen einheitlichen Preis pro Plakat und kriegen dann nochmal 6 Tage später eine zweite Lieferung. So, es war jetzt nur so, dass wir ja gar keine Plakate für alle hatten, weil sie noch gar nicht fertig waren. So, deswegen nur eine Frage an den Vorstand, der ja jetzt auch den Themenbeauftragten Plakate bestellt haben. So, soll das genauso ablaufen? Das heißt, nachher gibt es eine zweite Mail. Hier sind die 7 Themenköpfe. Wer möchte die noch Themenköpfe haben? Und dann wird das auch, aber nur natürlich als NRW bestellt. Oder soll jeder das selber regeln? Entschuldigung, ich verstehe jetzt gar nicht, mit dem jeder das selber regelt. Du meinst jetzt, dass die Listenkandidaten sich jeder selbst eine Druckerei suchen und da irgendwie verhandeln und dann ein paar Plakate bestellen oder wie? Ja, jeder KV, also so wie es im Rest von Deutschland leider auch abläuft. Moment, Entschuldigung, wir reden schon wieder durcheinander. Wir haben einmal die 7 Listenkandidaten der Landesliste und dann haben wir in einzelnen Wahlkreisen Direktkandidaten. Das sind ja 2 verschiedene Paar Schuhe. Nein, also unsere Listenkandidaten oder die Direktkandidaten, die es ja betrifft, sind ja auch gleichzeitig Listenkandidaten. Der Stefano hat seine eigenen Plakate schon bestellt. Der Mensch aus Düren hat seine eigenen Plakate bestellt, die er ja in seinem Wahlkreis hängen möchte. So, sondern es geht darum, dass jetzt die nächsten Tage die 7 Themen oder 7 Kopfplakate mit ihren Sprüchen für die NRW-Kandidaten fertig sind. So, und die könnten ja NRW-weit gehangen werden oder eben die einzelnen Städte sagen, den will ich nicht hängen. Ja, also ich gehe davon aus, dass die Kopfplakate der Landesliste tatsächlich genauso bestellt werden können wie die Themenplakate. Also sprich, jeder in NRW kann sich da was aussuchen oder von mir aus kriegt von jedem was. Keine Ahnung, aber das ist der Koordination. Aber dass die NRW-weit zur Verfügung stehen. Anders ist das bei den einzelnen Wahlkreiskandidaten, bei den einzelnen Wahlkreisplakaten, die ja in der Regel auch einen lokalen Bezug haben, thematisch, was auch immer. Da würde ich das sicherlich dem Kandidaten überlassen, beziehungsweise dem KV oder VKV, je nachdem, wie das da geregelt ist. Wenn es da eine Personenüberschneidung gibt, was bei Stefano der Fall ist, ich weiß jetzt nicht, ob er praktisch 2 verschiedene hat, ob er ein Listenplakat hat und ein Wahlkreisplakat. Wenn es aber das gleiche ist, dann, ja, weiß ich nicht, kann man das theoretisch auch NRW-weit bestellen, denke ich mal. So, jetzt hat sich der Sprechenraum gefüllt. Vaku, bitte. Ich wollte nur kurz sagen, der Stefano ist kein Listenkandidat, der ist nur Wahlkreiskandidat. Ah, wie komme ich denn da drauf? Entschuldigung, dann ist ja sowieso alles klar. Dann ist hat er sein Wahlkreisplakat. So, und auch Christian und Erik nehmen das zentrale Bundeswahlplakat auch für ihren Direktwahlkreis. Kannst du das bitte nochmal erläutern, was du damit meinst? Weil du eben fragtest, dass das irgendwo ortsbezogen, themenbezogen oder sonst was ist. Nein, es ist dieses Piratenlogo, der Name, ohne dass das Listenplatz 3 NRW oder sonst was ist, sondern so gesehen allgemeingültige Plakate, die dann deutschlandweit gehangen werden, ohne dass du eigentlich erkennst, ob das jetzt ein NRW-Kandidat ist oder jemand anderes. Okay, du meinst jetzt, also du sprichst jetzt gerade von Wahlkreiskandidaten, die ein Design verwendet haben, was praktisch bundesweit einsetzbar wäre. Ja. Ja, wenn, keine Ahnung, wenn die dann halt eine Auflage machen, die für bundesweite Verbreitung taugt, soll das so sein. Ist ja jedem freigestellt dann. Aber nochmal, ich würde jetzt hier nicht zu viel durcheinander machen. Die Kopfplakate der Listenkandidaten für NRW sollten für eine NRW-weite Bestellung zur Verfügung stehen und nach Belieben und Wünschen der lokalen Wahlkreiskandidaten können sie ihre Plakate auch weiter vertreiben, wenn sie möchten. Macht das Sinn oder rede ich Blödsinn? Entschuldigung, möchte jemand dazu was sagen? Nein, okay, was machen wir jetzt? Wenn ich vielleicht noch mal was sagen darf. Ja, bitte. Also ich finde, dass das durchaus Sinn macht. Die Frage ist, wer organisiert das? Denn wir müssten ja, bevor die Sachen in Druck gehen, wissen, wie viel wir drucken wollen von den Kandidatinnenplakaten. Du meinst von den Listenkandidatinnenplakaten? Ja, genau. Also wir haben, wie viel von den für NRW? 6.000 haben wir von den 12 Themenplakaten, ja? Also 500 pro Stück. Yep. Davon ist noch nicht mal die Hälfte wegbestellt. Okay. Was glauben denn die Listenkandidaten, was sie aufhängen könnten innerhalb der paar letzten Wochen? Also wir haben nur noch 8 Wochen bis zur Bundestagswahl. Ist das eine? In manchen Ortsteilen ist es schwierig, überhaupt noch Straßenlaternen zu finden. Leider. Und wer bezahlt das? Hey. Müssen wir uns auch mal drüber unterhalten. Also ich bin mir da etwas im Moment unschlüssig und ich stelle eine Frage dazu. Für solche Fragen haben wir eigentlich einen Wahlkampfkoordinator? Ja, ehe ich dem das Wort gebe, würde ich gerne nochmal daran erinnern, dass nach meiner Kenntnis wir noch gar keine Plakate hängen dürfen, zumindest in den meisten Städten. Kreis Mettmann ist das so. Da sind also alle Säulen noch frei. Mir war auch bisher nicht klar, dass die Listenkandidaten selber irgendwo Plakate hängen, weil dann wüsste ich jetzt gar nicht wo. Also sollen die jetzt in ganz NRW hängen oder sollen die nur auf ihre Liste hängen und wo ist die? Also ich denke mal, dass diese Kopfplakate der Listenkandidaten genauso verteilt werden, wie gesagt, wie auch die Themenplakate. Stimmt, die hätten schon länger fertig sein können. Stückzahlmäßig würde ich jetzt aus dem Bauch sagen, Minimum 200 pro Kopf, vielleicht aber auch mehr. Also irgendwie so, dass wir auf 1.000 oder 2.000 insgesamt kommen. Vielleicht 2.000 insgesamt. 2.100, also 300 pro Stück. Wäre nicht, Vorschlag. Ja, wäre im Prinzip nicht das Problem. Jetzt ist Marco wieder da und dann vielleicht ISF danach. Ja, meine Frage geht, glaube ich, auch Richtung ISF. Die Listenkandidatinnen haben ihre Plakate designt. Wie geht es denn da jetzt weiter? Haben die zum Teil die schon selber in den Druck gegeben? Oder das ist ja unklar. Wir haben ja schon mal, bevor wir diese eine E-Mail losgeschickt haben, über Kandidatinnenplakate gesprochen und haben das dann aus der E-Mail rausgelassen, weil das einfach alles unklar war und die Plakate zum größten Teil noch nicht fertig. Es ist nicht, wie Balli gerade sagte, interessant, was die Kandidaten hängen, sondern es ist ja eigentlich interessant, was vielleicht andere KVs oder VKVs an Kandidatinnenplakaten hängen wollen würden. Aber das müsste ja zunächst mal abgefragt werden. Ja, und mir ging es eigentlich hauptsächlich darum, und deswegen, das habe ich ja jetzt so rausgehört, wir machen das genauso wie bei der anderen Themenbeauftragten. Das heißt, wenn jetzt alle 7 Plakate fertig sind, ich habe jetzt eins mal reingepostet, ich weiß nicht, wer das ist. So sind die ja alle aufgebaut. So gibt es ein Plakat von Sandra, auch ein von Fabian. Fabian und Sandra wollen für ihre Stadt selber hängen. Eine bestimmte Anzahl haben sie auch aufgeschrieben. So, jetzt war nur die Sache, wenn wir sagen, jeder Kreisverband kann jetzt natürlich sagen, ein Grender, ein Fabian, ein Sandra möchte ich auch in meiner Stadt hängen. So, dann müssen diese Sachen gesammelt werden. So, und das, was für mich nur wichtig war, jetzt kann jedes Plakat separat bestellt werden oder auch per Sammelbestellung. So, und das müssen wir jetzt fertig machen und ich hoffe ja, dass bis zum Wochenende alle diese 7 Plakate tatsächlich dann mal fertig sind. Deswegen eine Frage an unseren Listenplatz 4, glaube ich. Hast du jetzt ein Bild ausgesucht und einen Spruch gemeldet? Also über mein Themenplakat oder über mein Listenplakat, glaube ich, sprechen wir jetzt hier nicht. Ich gucke aber, wenn wir nicht so lange hier mit der Sitzung brauchen, dann auch da nochmal drauf. Aber unabhängig davon, bin jetzt gerade tatsächlich ein bisschen überrascht, dass ich dachte, wir hätten das ganz am Anfang mal schon besprochen. Also diese Listenplakate, das ist etwas vom Landesvorstand, also vom Landesverband aus. Und ich sehe das so, dass der Landesverband da die Kosten für trägt und die praktisch den Orten, den lokalen Strukturen zur Verfügung stellt, dass sie das zusätzlich plakatieren zu den Themenplakaten, die lokal geordert worden sind. Aber dass die Listenplakate halt vom Landesverband getragen werden und in Anführungsstrichen frei zur Verfügung gestellt werden. Vielleicht in Anlehnung an die bestellten Stückzahlen irgendwie so einen ähnlichen Prozentsatz dann oder sowas. Aber dann lass uns das hier jetzt nicht verkomplizieren und die Sitzung dazu nutzen, diese anscheinend noch nicht gelöste Problematik zu lösen, sondern ja, entweder beschließen wir jetzt hier oder machen das jetzt fix mit 2.100 Plakaten, Stückzahlen, die bestellt werden, oder jemand macht jetzt einen Gegenvorschlag, den wir heute beschließen können. Ansonsten würde ich sagen, müssen wir das in den Tagen jetzt im Umlauf machen, und zwar dringend. Ich habe jetzt keine Wortmeldung angemeldet, aber das ist nicht. Also, Problem ist, dass Leute ihre Listenkandidatur, wenn ich das richtig verstanden habe, Plakate bestellt haben oder designt haben und selbst aufhängen und von den Bundessachen überhaupt nichts haben wollen. So habe ich es jetzt verstanden. So, darf ich kurz einhaken? Bitte. Ich glaube, das hat nichts miteinander zu tun. Es gibt die Themenplakate vom Bund, das ist eine ganz andere Hausnummer. Wir reden jetzt dann von den Kopfplakaten der 7 Listenkandidaten des Landesverbandes NRW. Und die, denke ich mal, sollte keiner selber bestellen, weil das sind ja Listenkandidaten des Landesverbands NRW. Dass die designt werden und die Fotoauswahl und den Spruch und so weiter, das ist ein anderes Thema, also von den Kandidaten. Aber die Organisation ist nach meiner Auffassung Aufgabe des Landesverbands. Entschuldigung, jetzt Pauline, ich habe dich unterbrochen. Wenn ich das richtig verstanden habe, haben einige Listenkandidaten ihre eigenen Plakate bereits irgendwo bestellt, irgendwas gemacht oder sonst was und greifen nicht zurück auf den Bundesvorschlag. Ich habe keine Ahnung davon. Dafür ist Frank hier oder Freitag die WKO. Natürlich und selbstverständlich unterstütze ich diesen Antrag, zumindest mal 2100 Plakate einzuräumen, die der Landesverband bezahlt, die zur freien Verfügung stehen und den Kreisverbänden mit zugeschickt werden, ob sie wollen oder nicht, wie auch immer. Aber ich habe keine Ahnung, wie die Organisation im Moment da vonstatten gegangen ist. Gut, kann das jemand aufklären? Gibt es einen Listenkandidaten, der schon irgendwas selber bestellt hat? Und wenn ja, wo und warum? Dann würde ich jetzt bitten, Fabian, der Einzige, wo ich es weiß, hochzuspringen und zu sagen, ob er schon eine Bestellung aufgegeben hat oder nicht. Da ist er. Krefeld hat nichts bestellt bisher. So. Und so habe ich das auch verstanden. Sie würden gerne 100 von sich selber haben, die Sie dann in Ihrem Gebiet aufhängen möchten. So, aber wie gesagt, ich finde das super, wenn wir jetzt einfach sagen, gehen wir mal von diesem gleichen Preis aus, weil 2100 könnte der Preis sein. Ja, wir bestellen jetzt 7x jeweils 300 Plakate. So, und dann hast du halt, ich nehme jetzt mal das Beispiel, jeder kriegt 100 Plakate zu seiner eigenen Verwendung, die er aufhängen kann. Der Rest geht an den gesamten, an das gesamte Land. Ja, zum Beispiel. Buddy, du hast eine Wortmeldung. Ja, dem kann ich nur so zustimmen, wie es gerade gesagt worden ist. Also, ist jetzt blöd. Nee, ist jetzt nicht blöd, weil dann haben wir jetzt mal nicht, dass man nicht weiß oder Vermutung, hat schon bestellt. Also, das hat jetzt praktisch keiner bestellt. Ich hatte noch ein Komma. Ach, Entschuldigung, das habe ich überhört. Sorry. Ich hätte vielleicht einen Doppelpunkt schreiben sollen. Ich möchte sehen, wie diese 7 Plakate aussehen, wenn die fertig sind. So, und danach können wir als Vorstand im Umlauf beschließen, dass wir das und das Geld dafür freigeben, die mitbestellen oder nachher bestellen, wie auch immer, und die dann im Land verteilen. Und wenn es bei den Direktkandidaten bestimmte Wünsche gibt, ich möchte gerne 100, wie eben gerade gehört, dann möchte ich das wissen, damit wir die auch so reservieren können. Dann hängt da halt im Land weniger. Ich denke mal, es ist sehr wichtig, hier präzise zu bleiben. Du hast gerade nochmal mit von Direktkandidaten gesprochen. Wir reden jetzt hier von den von der Landesliste. Das sind keine Direktkandidaten. Alles klar. Direktkandidaten des Landes. Landesliste. Entschuldigung. Nee, Landesliste. Landesliste. Landesliste. Ich rede nur von Landesliste, wenn ich das gesagt habe. Danke für den Hinweis. Okay. Können wir denn die Größenordnung festhalten, 300 Stück pro Nase? Das, denke ich mal, ist auch für die Kalkulation wichtig. ISF, bitte. Ja, ich habe aber nur dann die Bitte an dich, weil dein Plakat ist das Einzige, was nicht in der Mache ist, ja, dann auch wirklich jetzt die Sachen zu machen, weil das fände ich dann irgendwie auch blöd, sei denn du sagst, ich will kein Plakat. Nee, dann schick mir doch bitte nochmal per direkte Mail die Infos zu und dann kümmere ich mich da gleich drum. Aber dann lass uns jetzt hier weiterkommen. Sollen wir einen Beschluss über die 7x300 treffen? Kein Beschluss? Keine Meinung? Ich halte das zu viel. Für zu viel. Mach einen Gegenvorschlag. Ich würde es auf 200 erstmal beschränken. Also 1400 Und wenn jemand sagt, kann ja sein, aus einem bestimmten Direktkandidatenkreis, dass er dann noch weitere 100 aufhängen kann, dann können wir das mit dazu bestellen. Aber ich fände 300 pro Kandidat zu viel. Du bist schon wieder beim Direktkandidatenkreis? Das Nein, Listenkandidat. Ich meine Listenkandidaten. Ja, es gibt aber keinen Kreis für den Listenkandidat. Herr Helder hat eine Wortmeldung. Entschuldigung, oder Eisel zuerst? Ich weiß es nicht. Genau, Eisel war noch vor mir. Nee, ich höre nur zu. Ihr macht mal. Okay, gut. Also ich würde jetzt auch gerne einfach mal vorschlagen, weil das ist ja eigentlich ein Thema, was ja in der Koordination auch unter den Kandidaten und auch mit der Wahlkampfkoordination ja direkt geklärt werden kann. Und ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob das jetzt wirklich tatsächlich ein Ding ist, was jetzt hier in der LAVO-Sitzung diskutiert werden muss. Und so wie es aussieht, scheint es ja noch Diskussionsbedarf zu haben. Ich würde das Ganze liebend gern sehen, dass das irgendwann mal in kleinere Runde, glaube ich, besser geklärt werden kann. Und ich denke mal, das geht dann schneller. Wird aber auch gleichzeitig dazu natürlich aufrufen, weil hier ist ja auch die der Rest des Landes ja mitgefragt, dass auch natürlich dann Bereitschaft für eine gewisse Anzahl an aufzuhängenden Plakaten dann auch bitte dann auch an die Wahlkampfkoordination dann auch weitergegeben werden, damit dieses dann auch in die Bestellung berücksichtigt werden kann. Ich denke mal, dass wir dann auch am Ende, wenn wir dann eine Gesamtzahl haben, die wir dann auch bestellen und auch bezahlen müssen, dass wir dann natürlich auch einen Antrag haben, den wir dann auch im Umlauf dann auch beschließen können. Genau, und ich würde vorschlagen, die Mail geht auf jeden Fall rum an die KVs, VKVs, die bestellt haben. Dann sind die 7 Köpfe da zu sehen und der Bestellzettel. Und ob 200 oder 300 pro Nase, das klären wir dann spätestens morgen beziehungsweise am Sonntag. Bis dahin ist ja, wie soll man sagen, passiert in der Druckerei nicht viel. Okay, dann sind wir da mit dem Thema durch. Und es gibt also ein Angebot von Listen, Kandidaten, Plakaten, Kopfplakaten an die Mitglieder im Land, dass sie das ordern können. Okay, jetzt gibt's noch den Frank und den Maidakstar im Sprechraum. Ja, Frank, ich will, danke. Also ich habe tatsächlich eine kurze Verständnisfrage. Also erstmal vom Grundsatz, dass man so ungefähr auf 1000 Bewohner ein Plakat aufhängt, finde ich nicht schlecht. Beide Fotos sind in der Nähe. Meine Verständnisfrage ist, was kostet denn so ein Plakat? Weil wir Basisdemokraten kennen ja nur unseren Beitrag, aber ich kann es jetzt gar nicht einschätzen, wie viel da so ein, ob das jetzt irgendwie 5 oder 10 Euro kostet. Was denkt ihr da so, was das kosten wird? Ungefähr 1,52 Euro plus die Arbeit, das ich zu hängen. Ja, ist gut, dann kann ich mit anleben. Danke. Ich möchte das aber kurz korrigieren, das ist nur, wenn wir das wirklich als Sammelmassenbestellung machen. Ansonsten kostet ein Plakat ungefähr 3 Euro. Aber das, was ich gerne noch beschlossen haben möchte, also aber ich habe es richtig verstanden, die Listenkandidaten gehen nicht auf VKV oder KV-Budgets, sondern dieses Geld, egal wie hoch die Bestellmenge ist, zahlt der Landesverband. Jetzt in dem Altzustand des Vorstandes. Im Prinzip hast du recht. Wenn jemand sagt, er möchte jetzt 10.000 Plakate, dann müssen wir darüber sprechen. Nochmal, es kann ja nur so sein, dass das der Landesverband bezahlt, weil sei denn du klärst mich irgendwie auf, zu welchem VKV oder KV ein Listenkandidat gehört. Aber egal, das ist zwar jetzt rhetorisch, brauchen wir jetzt hier nicht zu klären, aber dann sind wir mit dem Punkt soweit durch. Oder gibt es noch Fragen dazu? Eine Anmerkung. Listenkandidaten, lieber Frank, haben eine Grundversorgung selbstverständlich durch das Land zu erfahren, auch was Plakate angeht. Natürlich nicht in tausendern Bereichen, sondern abgeschätzt auf deren, auf unser gesamtfinanzielles auf unsere gesamtfinanzielle Situation. Es kann nicht angehen, dass zum Beispiel ein Listenkandidat dann anfängt und sagt, ich möchte 1000 Plakate haben. Da werde ich dann aussteigen. Entschuldigung, weil die Frage stellt sich nicht, weil wir haben hier gerade gesagt, 300 pro Kandidat. Du hast auf 200 runter gehandelt, in Anführungsstrichen. Dazwischen bewegen wir uns. Was andere Zahlen spielen hier keine Rolle. Nur so zur Einordnung. Also was Direktkandidaten ist eine ganz andere Nummer. Das ist deren Bier. Okay, und nochmal der Hinweis, dass wir spätestens am Sonntag da jetzt dann Klarheit haben und natürlich auch die 7 Köpfe und 7 Entwürfe. Okay, ich hätte noch eine Frage, ich weiß gar nicht, Stefan war noch da, zum Thema Wahlkampfverbot. Habe ich was gehört? Da habe ich den Antrag schon zurückgezogen. Das Schiedsgericht der Länder hat das gekippt und somit ist das vorbei. Ja, okay, weil das schien mir auch ein bisschen schräg zu sein. Okay, wunderbar. Gibt es denn noch Sonstiges zum Thema Wahlkampf, auf den wir uns alle freuen natürlich? Herr Dagstar. Ich befasse mich ja so ein bisschen mit Chancen- und Verteilungsgerechtigkeit. Mir ist das aufgefallen, dass im letzten Jahr doch eine ganze Reihe Leute ein bisschen frustriert waren, weil der Eindruck aufgekommen ist, dass in unserer Bundesregierung übermäßig die Rechte der Leute übergreift. Es ist natürlich für die Bundes auch mal nicht so ganz einfach, das richtige Maß zu treffen. Deswegen möchte ich da jetzt keine Vorwürfe machen. Ich sage nur, ich habe mal Rechtsmittel entwickelt, wie Menschen, die sich auch von juristischen oder öffentlichen Institutionen ungerechnet fühlen, ihren Schadengeld machen können. Das ist verfügbar mit Healthcare Simulations und auch mit Pyramid Simulations auf meiner Website. Also nur als Info. Dankeschön. Das nehmen wir noch mit in den Wahlkampf. Aber damit sind wir mit dem Thema durch. Jetzt haben wir noch den wichtigsten Tagesordnungspunkt immer wieder, nämlich Sonstiges Wichtiges. Da gibt es zum einen den Hinweis, den wir jetzt schon ein paar Mal aber gegeben haben, dass wer noch Plakate braucht, die auch schnellstmöglich bestellen soll. Und für alle gilt, die irgendwelche Fragen zum Thema Bestellung oder Wahlkampf oder was auch immer haben und den richtigen Ansprechpartner nicht finden, Vorstand@ ist immer die Adresse, wo weitergeholfen wird. Wenn man den Kontakt zu Frank schon hat, dann kann man den natürlich auch fragen, weil er ist unser Wahlkampfbeauftragter, Entschuldigung. Aber ansonsten immer Vorstand@ und da wird geholfen. Jetzt kommen wir zum Tagesordnungspunkt Chill mit Ö in Zeile 414. Ja, bitte? Nee, bitte, ich wollte jetzt gerade noch dir das Wort geben. Achso, okay, ja gut, danke. Also ich habe den Punkt ja mal eingetragen, soll auch zum Ende meiner vermutlich letzten Landesvorstandssitzung, an der ich jetzt noch aktiv teilnehme, und wollte im Grunde auch nochmal mich auch noch für die letzten Jahre auch bedanken, an denen ich jetzt auch hier dem Landesvorstand auch mit beiwohnen durfte. Ich habe einige Vorsitzende mitbekommen, ich habe auch einige andere Mitglieder auch kommen und gehen gesehen. Habe auch viel Unterstützung erfahren, auch in NRW, in allen möglichen Dingen. Wollte im Grunde mich einfach nur da auch nochmal ganz, ganz groß auch für die Unterstützung, auch die mir zukommen, die man mir zukommen ließ, genauso wie auch auch den Feedback, den ich auch sonst die letzten Monate dann auch erhalten habe, auch doch mal wieder gerne zurückgeben. Ich bin nicht weg. Das ist, habe ich glaube ich auch ein paar Mal schon gesagt. Das heißt also, ich bin weiterhin auch noch erreichbar, werde mich auch bemühen, auch eine Beauftragung für diesen Landesvorstand, der dann jetzt auch noch kommt, mich um den noch zu bemühen, dass der dann auch noch kommt. Ja, ich werde auch vielleicht auch da weiterhin ein bisschen laut werden. Das ist ja auch schon ein paar Mal passiert. Aber das ist ja nie etwas, was jetzt auch lange werden wird. Das schon mal meinerseits. Dankeschön. Habe ich das gerade richtig verstanden? Du möchtest dich zu einer Beauftragung bewerben? Ja, die dann, also ich werde eine Beauftragung beantragen. Mal gucken, ob da was bei passiert. Mal sehen. Also willst du doch weiterarbeiten? Ich sage, ich bin nicht ganz weg. Ja gut, das ist kein Pirat, sollte ganz weg sein, das ist schon klar. Ja, ich kann nur sagen, musst du einen Bart haben, ne? Also, weil du sagtest ja gerade, du hast ja mehrere Vorstände kommen und gehen sehen, bist der Dienstälteste hier. Danke auf jeden Fall für deinen Support. Du hast das auch für mich jetzt hier reingeworfen als LAFO-Landesvorsitzender. Heißt ja nicht LAFO, egal. War es immer ansprechbar, wenn ich Fragen hatte, wie das denn früher gewesen ist. Und du konntest da bereitwillig, du konntest Auskunft geben und hast das bereitwillig gemacht. Danke auf jeden Fall an der Stelle. Dafür ist eigentlich auch schon Beauftragung, Historienbeauftragter oder irgendwie sowas. Das wäre noch was. Ja. Das ist auf jeden Fall, was auch die Vorgänge und Beschlüsse und Kenntnisse von Satzung, warst du auch immer schon vorne mit dabei. Danke an der Stelle dann nochmal. Da muss ich jetzt auch noch Schlussworte machen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir einen neuen, wir wissen es ja noch nicht, aber ich gehe mal davon aus, ich hoffe stark, dass wir einen neuen Vorstand bekommen und der mit frischem Elan in den Landtagswahlkampf reingeht und vor allen Dingen mit der, ja, programmatisch halt in einem wichtigsten Punkt oder einem wichtigen Punkt Bildung hier in NRW wieder loslegt, so wie es halt auch 2012 gewesen ist. Da freue ich mich sehr drauf. Ja, jetzt muss ich noch weiterreden, damit doch Isan noch was zu schreiben hat. Nein. Aber mir hat es auch ja nicht nur Spaß gemacht. Ich fand immer, es gibt noch so viel zu tun. Und ich weiß nicht, ein Landesvorstand, der zufrieden ist, wenn er geht. Ich weiß gar nicht, ob es das geben kann. Also ich bin es nicht. Ich hätte gerne noch viel mehr gemacht. Aber das ist auch zeitlich einfach nicht zu machen gewesen. Aber trotzdem hat es mir hier in dem Team sehr viel Spaß gemacht und bedanke mich auf jeden Fall für den Support, den ich hier nicht nur, aber vor allen Dingen auch von Vorstandsmitgliedern bekommen habe, aber auch von allen, die da drumherum am Werkeln gewesen sind und das auch noch weiter tun. Aber auch danke dir, Mr. Versammlungsleitung. Echt immer danke, auch im Hintergrund. Super. Ja, immer gerne. Und Bali hat eine Wortmeldung. Ich kann mich nur bei beiden bedanken. Also Frank als 1V und Versammlungsleitung, machst du einfach gut, ne? Also, und Elder, Rat und Tat, auch wenn wir uns manchmal gezofft haben, alles gut. Was ich hervorragend finde, ist, dass wir uns in den Landen. Wie lange sind wir jetzt dran? 3 Jahre? Also wir haben ein bisschen übertrieben, ne, mit unserer Amtszeit. Wenn gezofft, dann nicht öffentlich. Und das ist selten für einen Vorstand in ganz Deutschland der Piraten. Und das finde ich grandios. Danke euch beiden. Ja. Ich reihe mich gleich mal mit ein und auch von meiner Seite nachher herzlichen Dank für eure Arbeit. Ihr habt viel für uns getan. Wir haben insgesamt, finde ich, zusammengearbeitet. Das war schön. Ich bin mal gespannt, was noch kommt. Ja, ich denke, ganz wichtig, Zoffen gehört nicht zur Vorstandsarbeit und deswegen muss das unterbleiben. Es muss halt immer, nicht die Partei hat immer recht, aber das ist, muss immer alles zum Wohle der Partei sein. Das ist, die darf nicht unter irgendwelchen persönlichen Geschichten leiden. Das ist nicht gut. So, jetzt haben wir 2 Stimmen im Sprechenraum, die weiß ich jetzt nicht, ob sie sich hierzu äußern wollen, aber wenn, dann bitte kurz. Mark Axter und Iself. Ja, Frank, vielen Dank. Ich wollte nur kurz sagen, also hat mir sehr gut gefallen, hat mich sehr gefreut, fand ich sehr großartige Unterstützung. Und bei Helda, ne, also bist du noch jung, aber ich finde es sehr begabt und solltest du was draus machen. Habe ich mich ebenfalls sehr gefreut. Vielen Dank. Ja, ich kann mich auch nur dem Dank anschließen und danke für eure Arbeit von der Funktion meines neuen Position, dass ihr so viel für den Landesverband getan habt. Ich hoffe, dass ihr der Partei erhalten bleibt und nicht wie bei alten anderen LVs plötzlich irgendwo anders seid. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten gibt es mit Sicherheit genügend zu tun. Und deswegen danke für eure Zeit, für eure Kraft, für eure Energie und was auch immer. Und alles Gute und drücken wir die Daumen, dass wir alle zusammenbleiben. Das als das eine und eine kurze Abschlussfrage, weil ich gerade angesprochen worden bin. Wir haben definitiv nicht mehr als die 4 Direktkandidaten, die mir bekannt sind, ne? Oder hat sich noch irgendwo jemand bei euch gemeldet, der Unterschriften brauchte? Wenn ich da reinspringen darf, ich hatte bis heute noch keine Antwort aus Düren. Da meintest du jetzt aber, das mit den Unterschriften hätte geklappt, richtig? Düren hat geklappt, Rhein-Erft hat geklappt, Euskirchen hat geklappt und nach meinem Kenntnisstand Ennepe-Ruhr. Aber es gab ja noch so einige Aufstellungsversammlungen, die stattgefunden haben, die aber, wo ich jetzt keine Rückmeldung bekommen habe, dass sie auch was eingereicht haben. Also in Mettmann hat es keine gegeben und ich denke in Hagen, das war ja alles viel zu spät. Also das hat sicherlich nicht geklappt. Genau, und in der Herr Boxfeld hat es ja auch nicht geschafft. Genau, ich glaube, das ist ja auch nicht zum Ende verfolgt worden, ja. Nee, dann weiß ich Bescheid, dann gebe ich das so an die Presse, nicht Presse, sondern an die PR weiter, 4 Leute aus NRW. Ja. Dann ein schöner Abend. Ich hoffe, da haben wir zur Landtagswahl mehr. Aber davon gehe ich auf jeden Fall aus, vor allen Dingen auch an Mettmann. Ja gut, dann sind wir durch. Ich hatte eigentlich noch einen Punkt, aber der ist jetzt falsch platziert zum Thema Bundes-IT, was mich nervt, aber damit verschone ich jetzt hier diese Vorstandssitzung. So haben wir einen kleinen NÖ-Bericht gleich, der angemeldet worden ist. Und ansonsten kannst du mich gerne ansprechen. Ja gut, dann sieht so aus, als sind wir am Ende der Sendung, am Ende der Sitzung um 22.04 Uhr. Natürlich nicht ohne einen Hinweis, dass wir gar nicht wissen, wann die nächste Vorstandssitzung ist. Es kann sein, dass der neue Vorstand den Rhythmus übernimmt und sich dann in 2 Wochen wieder trifft. Wenn das so ist, dann wäre es der 12.08. um 20.30 Uhr. Aber da wollen wir jetzt nicht dem neuen Vorstand vorgreifen. Der mag das in seiner Weisheit selbst beschließen oder, wie gesagt, fortsetzen, was wir hier gemacht haben. Zumindest was den Sitzungsrhythmus angeht. An der Stelle, alles Gute an die an den zukünftigen Vorstand, immer weise Entscheidungen und was auch immer. Es wird schon gut gehen, es wird super werden und wir werden ein tolles zweites Halbjahr haben und auf jeden Fall auch einen tollen Start in den Landtagswahlkampf. Bis bald. Und damit schließe ich die Sitzung um 22.05 Uhr und bedanke mich natürlich nochmal an den ganzen guten Geistern im Hintergrund und wieder an das tolle Protokoll, was ich schon mit halbem Auge hier mitverfolgt habe. Danke, Isan. Das Krähennest. Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen.